Als mir zu Ohren kam, dass Maigret seine Memoiren schreibt, entschloss ich mich sofort, ohne auch nur eine einzige Zeile gelesen zu haben, sie zu veröffentlichen. Ich rief Semino an, denn ich vermutete, und diese Vermutung sollte sich als richtig erweisen, dass Maigret einiges über ihn schreiben würde. Offen gestanden, ich befürchtete, Semino könnte Einwendungen erheben, verlangen, dass die eine oder andere Passage weggelassen wird. Kurz, es könnte gewisse Unannehmlichkeiten geben. Semino sagte mir indes, er selbst habe Maigret zum Schreiben ermuntert. Maigret könne über ihn schreiben und veröffentlichen, was immer er mag. Er habe Maigret lediglich einen rein handwerklichen Rat gegeben, nämlich nicht in der ersten, sondern in der dritten Person zu schreiben. Und Maigret habe versprochen, diesen Rat zu beherzigen. Da Maigret sich beharrlich weigert, in seinem Haus in Maine-sur-Loire ein Telefon installieren zu lassen, fuhr ich kurzerhand unangemeldet zu ihm und bat ihm um die Rechte. Ich blieb viele Stunden bei den Maigrets. Er erzählte mir, dass er in seinem Haus kein Arbeitszimmer habe. Sei etwas Schriftliches zu erledigen, benütze er den Esstisch. Madame Maigret pflege sich dann in die Küche zurückzuziehen, was ihr keineswegs missfällt. Vergegenwärtigen wir uns einen Maigret, der im Esszimmer seines Hauses in Maine-sur-Loire seine Memoiren schreibt. Manchmal hält er im Schreiben inne, spricht einen Satz, ehe er ihn endgültig zu Papier bringt, wiederholt Sätze, die er vor Jahrzehnten gesprochen hat, hört die Stimmen von Menschen, von denen nicht wenige nicht mehr am Leben sind. Maigret erinnert sich. Meine Figur. Er sagte meine Figur. Ganz selbstverständlich. Ich habe nicht mit der Wimper gezuckt. Erstes Kapitel. Es war im Jahre 1927 oder 28. Für Daten hat Maigret ein schlechtes Gedächtnis. Er ist auch keiner von jenen, die über ihr Tun und Lassen sorgfältig Buch führen. An das Wetter indes erinnert er sich deutlich. Ein Tag im frühen Winter. Irgendeiner dieser farblosen, grau-weißen Tage, die Maigret gerne Bürotage nennt. Es mochte gegen 10 Uhr gewesen sein. Der Rapport war vor einer halben Stunde zu Ende gegangen, als der große Chef Maigret anrief. Er möchte auf einen Sprung zu ihm kommen. Für Maigret war der Polizeichef im wahrsten Sinn des Wortes der große Chef. Er hat ihn zwar nicht protegiert, aber doch diskret seinen Werdegang verfolgt. Und er war der Mann, der vor Maigrets Augen, im schwarzen Anzug, den steifen Hut auf der Dichtermähne, Mutterseelen allein durch einen Kugelregen auf die Tür des Hauses zuschritt, in dem Bonnet und seine Bande sich seit 2 Tagen verschanzt hatten. Die Rede ist von Xavier Guichard. Kommen Sie herein, Maigret. Der Morgen war so trüb, dass Guichard die Lampe mit dem grünen Schirm auf seinem Schreibtisch angezündet hatte. Neben dem Schreibtisch saß ein junger Mann. Er erhob sich und drückte Maigret die Hand. Kommissar Maigret, Monsieur Georges Sim, Journalist. Nicht Journalist, Schriftsteller. Der junge Mann lächelte. Und auch Guichard lächelte. Mit einem Ernst, als handelte es sich um eine bedeutsame Persönlichkeit, erklärte er dann. Monsieur Sim benötigt für seine Romane jede mögliche Auskunft über die Arbeit der Kriminalpolizei. Er hat mich auch darauf hingewiesen, dass es ihm nicht darum geht, wie der Polizeiapparat im Einzelnen funktioniert. Darüber konnte er sich schon anderwärts informieren. Ihn interessiert vor allem die Atmosphäre in diesem Haus. Maigret warf einen flüchtigen Blick auf den jungen Mann. 24 mochte er sein, war mager, hatte fast so lange Haare wie der Chef. Und er wirkte sehr selbstbewusst, schien an nichts zu zweifeln, jedenfalls nicht an sich selbst. Würden Sie ihm bitte das Haus zeigen, Maigret? Verzeihung, Monsieur Guichard, aber Sie haben vergessen, dem Kommissar zu sagen, dass ich... Monsieur Sim ist, wie er betont hat, nicht Journalist. Es besteht keinerlei Gefahr, dass er über Dinge berichtet, die nicht veröffentlicht werden dürfen. Er hat mir versprochen, ohne dass ich ihn darum bitten musste, dass er das, was er hier sieht und hört, nur in seinen Romanen benutzen wird. Und zwar in so veränderter Form, dass uns keine Unannehmlichkeiten daraus erwachsen können. Sie dürfen ihm vertrauen, Maigret. Er hat mir sein Wort gegeben. Maigret spürte damals gleich, Xavier Guichard hatte sich einwickeln lassen. Guten, Monsieur Sim. Wenn es Ihnen recht ist, gehen wir zuerst in den Erkennungsdienst hinauf. Falls es Ihnen nichts ausmacht, würde ich lieber mit dem Wartezimmer beginnen. Ich möchte den gleichen Weg gehen, verstehen Sie, den Ihre Klienten gehen. Dann sollten wir bei der Polizeiwache, beim Depot anfangen. Dort verbringen die meisten die Nacht, ehe man sie uns vorführt. Im Depot bin ich letzte Nacht gewesen. Er machte sich keine Notizen. Er hatte weder Füllfeder noch Block bei sich. Mehrere Minuten verweilte er im verglasten Warteraum, wo die schwarz umrandeten Fotos der Polizeibeamten hängen, die im Dienst ums Leben gekommen sind. Wie viele sterben im Durchschnitt jedes Jahr? Dann fragte Sim, ob er Maigrets Büro sehen dürfe. Zufällig waren damals gerade Handwerker damit beschäftigt, das Zimmer neu herzurichten. Maigret hauste daher vorübergehend in seinem ehemaligen Büro im Untergeschoss. Eine denkbar altmodisch eingerichtete Amtsstube mit schwarzen Möbeln und einem unförmigen Kohleofen, an dem er mit einer gewissen Zärtlichkeit hing. Der Gast betrachtete die Pfeifen, die Aschenbecher, die schwarze Marmoruhr auf dem Sims. Er stellte keine einzige technische Frage. Diese Treppe führt zum Laboratorium. Im Laboratorium betrachtete er das verglaste Dach, die Wände, Fußböden, die Puppe, die für bestimmte Rekonstruktionen benutzt wird. Das eigentliche Laboratorium, die komplizierten Apparate, interessierten ihn nicht. Aus Gewohnheit, erklärte Maigret. Wenn man einen geschriebenen Text 100 oder paar hundert Mal vergrößert und dann vergleicht... Ich weiß. Kommen Sie bitte, ich zeige Ihnen das Archiv, wo die Akten von... Ich weiß. Der Gast ging Maigret allmählich auf die Nerven. Jetzt muss ich nur noch die medizinische Sonderabteilung im Depot sehen. Besucher haben dort keinen Zutritt. Ich werde mir eine Erlaubnis beschaffen. Nachträglich blieb Maigret nur eine farblose Erinnerung an den Besuch. Farblos wie das Wetter an diesem Tag. Ein paar Tage später kam Sim nochmals in sein Büro, setzte sich und hielt ihm seinen Tabaksbeutel hin. Ich mag Pfeifenraucher. Wie Sie sehen, bin ich selber einer. Er betrachtete Maigrets Pfeifen mit Kennerblick. Sehen Sie, Herr Kommissar, die Berufsverbrecher interessieren mich nicht. Ihre Psychologie stellt kein Problem dar. Sie üben Ihr Handwerk aus. Punkt. Das ist alles. Was interessiert Sie? Die anderen. Menschen wie Sie und ich, die eines schönen Tages jemanden töten. Das kommt höchst selten vor. Ich weiß. Außer den Verbrechen aus Leidenschaft. Die Verbrechen aus Leidenschaft sind auch nicht interessant. Das ist ungefähr alles, was Maigret von dieser Begegnung in Erinnerung geblieben ist. Ganz beiläufig, wahrscheinlich weil es nicht um einen Berufsverbrecher ging, erzählte er Sim von einem Fall, der einige Monate zurücklag. Ein junges Mädchen und ein Perlenkollier spielten darin eine Rolle. Ich danke Ihnen, Herr Kommissar. Ich hoffe, ich werde das Vergnügen haben, Sie wiederzusehen. Maigret hatte kein Verlangen, diesen Sim wiederzusehen. Monate vergingen. Eines Morgens fand Maigret auf seinem Schreibtisch neben der Post ein kleines Buch mit einem abscheulich illustrierten Umschlag. Es trug den Titel »Das Mädchen mit den Perlen«. Der Autor hieß Georges Sim. Maigret war nicht neugierig, es zu lesen. Wahrscheinlich landete es im Papierkorb. Ein paar Tage später lag das Buch wieder neben seiner Post. Und von da an jeden Tag. Allmählich konnte Maigret nicht mehr übersehen, dass seine Inspektoren ihm amüsierte Blicke zuwarfen. Jetzt sind Sie also ein Romanheld geworden, Chef. Maigret ging mit Lucas zum Aperitif in die Brasserie Dauphine. Lucas zog den Schmöker aus der Tasche. Haben Sie es gelesen? Der Held sieht Ihnen in manchen Zügen ähnlich. Sie werden sehen. Er hatte recht. Der Held sah Maigret ähnlich. So ähnlich wie die Zeichnung eines Amateurkarikaturisten auf der Marmorplatte eines Kaffeehaustischs einem Menschen aus Fleisch und Blut ähnlich sieht. Sim hatte Maigret dicker und schwerfälliger gezeichnet, als er von Natur war. Maigret bekam sozusagen ein erstaunliches Gewicht. Die Geschichte selbst war nicht wiederzuerkennen. Der Maigret des Romans wendete Methoden an, die dem wirklichen Maigret sehr befremdlich erschienen. Doch was konnte er tun? Wie dieser Sim versprochen hatte, ging es ihm nicht um einen Zeitungsbericht, allerdings auch nicht um ein seriöses Buch. Eine schäbige Broschüre, die niemand ernst nehmen konnte, ohne sich lächerlich zu machen. Maigret schwor sich, ihn ziemlich kühl zu behandeln, sollte er ihn jemals zufällig treffen. Denn davon, dass Sim sich hüten würde, noch einmal bei der Kriminalpolizei zu erscheinen, war er fest überzeugt. Das war ein Irrtum. Kommen Sie nur herein, Maigret. Ich wollte Sie gerade hier bitten. Unser Freund Sim ist da. Er war kein bisschen verlegen, der Freund Sim. Im Gegenteil, höchst selbstsicher. Mit einer Pfeife im Mund, die größer war denn je. Wie geht es Ihnen, Herr Kommissar? Er hat mir eben einige Passagen vorgelesen, die er über unser Haus geschrieben hat. Das Buch kenne ich bereits. Er hat mir dann noch ein paar ziemlich treffende Dinge gesagt, die auch Sie interessieren werden. Es ist ganz einfach. In Frankreich, in unserer Literatur, hat bisher, von seltenen Ausnahmen abgesehen, immer der Missetäter die sympathische Rolle gespielt, während die Polizei lächerlich gemacht worden ist, oder noch schlimmer. Genau, oder stimmt's etwa nicht? Unser Freund Sim hat sich nun vorgenommen, eine Reihe von Romanen zu schreiben, in denen er die Polizei schildert, wie sie wirklich ist. Ah ja. Ungefähr so, wie sie wirklich ist. Das Buch hier ist nur ein flüchtiger Entwurf dessen, was ihm vorschwebt. Er hat meinen Namen verwendet. Hoffentlich waren Sie nicht entsetzt, Herr Kommissar. Ich kann mir nicht helfen. Wenn ich mir eine Person unter einem bestimmten Namen vorstelle, kann ich diesen Namen hinterher beim besten Willen nicht mehr ändern. Ich habe die unmöglichsten Silben zusammengestellt, um den Namen Maigret zu ersetzen. Es ist mir nicht gelungen, ich habe es aufgegeben. Es wäre nicht mehr meine Figur gewesen. Meine Figur. Er sagte meine Figur. Ganz selbstverständlich. Maigret hat nicht mit der Wimper gezuckt. Vielleicht wegen des maliziösen Glitzerns im Blick von Xavier Guichard, der ihn unverwandt ansah. Diesmal geht es nicht um Kolportageromane, sondern um... Wie nannten Sie das, Monsieur Sim? Halbliteratur. Und Sie rechnen damit, dass ich... Ich möchte Sie besser kennenlernen. Er zweifelte an nichts. Das war offenbar seine Stärke. Er ist erst 24. Ich kann eine Figur nicht schildern, wenn ich nicht weiß, wie sie sich jeden Augenblick des Tages verhält. Ich kann nicht über Milliardäre schreiben, solange ich nicht gesehen habe, wie sie im Morgenmantel ihr Frühstücksei verzehren. Sie möchten also... Ich möchte Sie besser kennen. Ich möchte Sie leben und arbeiten sehen. Natürlich erteilte der Chef Maigret keine Befehle. Dagegen hätte Maigret sich verwahrt. Eine ganze Weile war er nicht sicher, ob Guichard sich nicht einen Scherz mit ihm erlaubte. Guichard neigte zu dergleichen. Auf jeden Fall wollte Maigret den Eindruck vermeiden, dass er die Sache allzu ernst nahm. Nun, wenn Sie wollen. Fangen wir gleich an. Sim kam mit in Maigrets Büro, setzte sich in eine Ecke. Lassen Sie sich bitte nicht stören. Er erschien jeden Morgen, als wäre er einer der Inspektoren Maigrets. Er ging mit zum Rapport ins Büro des Chefs. Später schloss er sich auch an, wenn Maigret mit Lucas und Janvier auf einen Aperitif in die Brasserie Dauphine ging. Arbeiten Sie eigentlich auch? Schreiben Sie eigentlich auch etwas? Ja, Schundromane, um Geld zu verdienen. Jeden Morgen von 4 bis 8, dann ist mein Tagwerk beendet. An meine halbliterarischen Romane wage ich mich erst, wenn ich fühle, dass ich bereit bin. Was er damit meinte, war Maigret schleierhaft. Nachdem er Simon einem Sonntag zum Mittagessen in seine Wohnung am Boulevard Richard Lenoir eingeladen und seiner Frau vorgestellt hatte, hörten Sims Besucher am Quai des Orfèvres plötzlich auf. Mehr als ein Jahr später erhielt Maigret eine Einladung, die auf ein Formular geschrieben war, das für Fingerabdrücke benutzt wird. Georges Simenon gibt sich die Ehre, Sie zu einem anthropometrischen Ball einzuladen, der anlässlich des Starts seiner Kriminalromanreihe in der Boule Blanche stattfinden wird. Aus Sim war Simenon geworden. Genauer, er hatte seinen richtigen Namen wieder angenommen. Vielleicht, weil er sich jetzt als Erwachsener fühlte. Wie dem sei, Maigret kümmerte es nicht. Er ging nicht zu dem Ball. Am nächsten Morgen entnahm er den Zeitungen, dass Kommissar Maigret mit lautem Spektakel seinen Einzug in die Kriminalliteratur gehalten hat. Als Maigret an jenem Morgen an den Quai kam und die breite Treppe hinaufstieg, sah er grinsende Gesichter, die sich rasch von ihm abwandten. Und in den Läden am Boulevard Richard Lenoir gab es keinen Verkäufer, der seiner Frau nicht die Zeitung mit seinem Namen gezeigt und gefragt hätte, das ist doch ihr Mann, nicht wahr? Er war es. Leider. Man könnte fast sagen, Simenon habe nach all den Jahren begonnen, sich für mich zu halten. Zweites Kapitel. Maigret hat einmal in den Zeitungen gelesen, dass Anatole France, der doch gewiss ein kluger Mann war und viel für Ironie übrig hatte, sich einst vom Maler Van Dongen porträtieren ließ. Jedoch dann, als er das Bild sah, nicht nur dessen Entgegennahme verweigerte, sondern sogar dessen Ausstellung verbot. Nicht jedermann wird von einem Maler porträtiert, aber jeder macht heutzutage seine Erfahrungen mit der Fotografie, kennt dieses Unbehagen, das man vor dem eigenen Bild empfindet, wenn es nicht der Wirklichkeit entspricht. Das Objektiv gestattet keine Ungenauigkeit. Das Bild ist nicht anders als die Wirklichkeit. Und doch anders. Dabei ist es unmöglich, auf ein bestimmtes Detail zu zeigen, festzustellen, das stimmt nicht, das bin nicht ich. Und so, genau so ging es jahrelang dem wirklichen Maigret, mit dem Maigret von Simenon. Er sah ihn an seiner Seite wachsen, sah ihn groß werden. Manche fragten ihn, ob er seine Tricks übernommen hätte. Andere fragten ihn, ob sein Name wirklich sein Name sei, ob er ihn nicht vom Autor von dessen Figur geborgt hätte. Die ersten Maigrets, wie man diese Bücher bald nannte, las er sofort. Maigret unter den Anarchisten und Maigret und der tote Herr Gallet. Wenige Tage später erschien Simenon in seinem Büro, ungeheuer selbstzufrieden, wenn auch mit einer Spur Ängstlichkeit im Blick. Ich weiß genau, was Sie mir jetzt sagen wollen. Ich weiß es genau. Und im Büro auf- und abgehend fuhr er fort. Dass es in diesen Büchern von technischen Ungenauigkeiten nur so wimmelt, ist mir durchaus bewusst. Sie aufzuzählen wäre sinnlos. Sie sollen aber wissen, dass ich Sie gewollt habe. Er blieb stehen. Die Wahrheit wirkt nie wahr, verstehen Sie? Und ich meine jetzt nicht nur die Wahrheit in der Literatur oder in der Malerei. Ich will auch nicht das Beispiel der dorischen Säulen anführen, die uns absolut senkrecht erscheinen. Diesen Eindruck jedoch nur deshalb erwecken, weil sie leicht gekrümmt sind. Wären sie gerade, so erschienen sie unseren Augen krumm. Verstehen Sie? Simenon hat sich damals noch gern mit seinem Wissen gebrüstet. Den folgenden Satz wiederholte er später noch oft. Und zwar mit an Sadismus grenzender Befriedigung. Etwas echter, etwas wahrer machen, als es ist, das ist es. Und sehen Sie, ich habe sie echter gemacht, als sie sind. Maigret verschlug es die Sprache. Ihm, den armen Kommissar, den Simenon echter machen musste, fiel keine Antwort ein. Ich weiß, dass Sie und Ihre Inspektoren eine Spur nicht allein verfolgen, dass manchmal 50 oder noch mehr Beamte nach einem Täter fahnden, auf den Bahnhöfen eingesetzt werden, bei den abfahrenden Schiffen an den Grenzen. Das alles weiß ich. Aber versuchen Sie, auf 200 Seiten ein einigermaßen getreues Bild dieses Gewimmels zu geben. Ein Epos wäre nicht lang genug. Und der Leser wäre bald entmutigt, verwirrt. Ich weiß auch, dass Sie, dass der Chef der Mordkommission nicht selbst durch die Straßen läuft, um Concierge und Wirte zu verhören, dass Sie Ihre Nächte, von Ausnahmefällen abgesehen, nicht damit verbringen, in einer gottverlassenen Straße im Regen zu stehen und zu warten, bis hinter einem bestimmten Fenster das Licht angeht. Das weiß ich. Aber hören Sie mir gut zu, Kommissar. Er hatte offenkundig beschlossen, sich den Herrn vor dem Kommissar zu sparen. Ist es denn nicht genauso, als wären Sie dabei? Sind Sie nicht dabei? Was sollte Maigret sagen? Von einem gewissen Standpunkt aus betrachtet, hatte Simenon recht. Vereinfachung, darum geht's. Die höchste Eigenschaft einer Wahrheit ist die Einfachheit. Ich habe den ganzen Betrieb um Sie auf den einfachsten Nenner gebracht, ohne am Resultat das Geringste zu ändern. Er hatte recht. Und zwar in allen Punkten. Es war Maigret gleichgültig, ob Simenon die Anzahl seiner Mitarbeiter verringerte, ob er ihn an ihrer Stelle nächtelang im Regen stehen ließ. Was Maigret schockierte, was er sich jedoch nicht eingestand, war etwas anderes. Man denke an den Vergleich mit der Fotografie. Maigret fragte Simenon: War es unvermeidbar, auch mich zu vereinfachen? Zu Beginn ja, gewiss, Maigret. Es war das erste Mal, dass er Maigret einfach Maigret nannte. Der Leser muss sich an Sie, an Ihren Gang, an Ihre Silhouette gewöhnen. Ja, das ist das richtige Wort, Silhouette. Im Augenblick sind Sie nicht mehr als eine Silhouette. Ein Rücken, eine Pfeife, eine Art zu gehen, zu knurren. Danke. Nach und nach werden Einzelheiten erscheinen. Sie werden sehen. Eine Weile kann es dauern. Ich weiß nicht, wie lange. Nach und nach werden Sie ein nuancierteres, ein komplexeres Leben leben. Das beruhigt mich. Sie haben bis jetzt zum Beispiel noch kein Familienleben. Obgleich der Boulevard Richard Lenoir und Madame Maigret gut die Hälfte ihrer Existenz ausmachen. Sie haben bisher erst ein paar Mal zu Hause angerufen. Aber man wird Sie dort noch sehen. In Hausrock und Pantoffeln nehme ich an. Sogar im Bett. Ich trage Nachthemden. Das vermutete ich. Es passt zu Ihnen. Auch wenn Sie sich an Pyjamas gewöhnt hätten, würde ich Sie in ein Nachthemd stecken. Wahrscheinlich hätte diese Unterhaltung mit einem Krach geendet, wäre Maigret nicht ein Spitzel aus der Rue Pigalle gemeldet worden, der ihn sprechen wollte. Simenon reichte Maigret die Hand. Mit einem Wort, Sie sind zufrieden mit sich. Nicht ganz, aber das kommt noch. Konnte Maigret Simenon verbieten, künftig den Namen Maigret zu gebrauchen? Juristisch ja. Das hätte dazu geführt, was man einen typischen Pariser Prozess nennt. Maigret hätte sich lächerlich gemacht. Der Kommissar in den Romanen hätte zwar wahrscheinlich einen anderen Namen bekommen, aber er wäre für die Leser trotzdem Maigret geblieben. Oder vielmehr jener vereinfachte Maigret, dessen Leben noch komplexer werden soll. Das Schlimme war, dass Simon recht behielt. Jahr ein, Jahr aus, lange Jahre bekam Maigret jeden Monat ein Buch, in dem er einen Kommissar vorfand, der ihm immer ähnlicher wurde. Der Film, der Rundfunk, das Fernsehen mischten sich ein, bemächtigten sich seiner. Es war ein merkwürdiges Gefühl, wenn er auf der Leinwand jemand gehen, sprechen, sich schneuzen sah, einen Mann, der er sein sollte, der sich einige seiner Besonderheiten angeeignet hatte, der Sätze von sich gab, die er gesprochen hatte, in Situationen, die er erlebt hatte, in einem Milieu, das peinlich genau rekonstruiert worden ist. Na, wie geht's Ihrem Maigret? Er hat Simon Maigret bei seinem letzten Besuch spöttisch gefragt. Vorläufig ist er nur eine Silhouette. Simon ist jetzt ungefähr so alt, wie Maigret es war, als sie einander kennenlernten. Damals schien er Maigret als reifen, ja schon als alten Mann zu betrachten. Wissen Sie, Simon, dass Sie in den letzten Jahren angefangen haben, auf die gleiche Art zu gehen, die Pfeife zu rauchen, ja sogar zu sprechen, wie Ihr Maigret? Es ist die Wahrheit. Und das verschafft Maigret begreiflicherweise ein Gefühl befriedigter Rache. Man könnte fast sagen, Simon habe nach all den Jahren begonnen, sich für Maigret zu halten. Im Grunde möchte ich nicht mehr und nicht weniger als ein Bild mit einem anderen Bild. Einen Menschen, nein, nicht mit seinem Schatten, aber mit seinem Doppelgänger in Einklang bringen. Drittes Kapitel. Madame Maigret darf als einzige lesen, was er in seinen Memoiren bereits zu Papier gebracht hat. Von einem bestimmten Augenblick an warf sie verwunderte, fast bekümmerte Blicke auf ihn. Nach der Lektüre erklärte sie, um einen möglichst leichten Ton bemüht. Man könnte glauben, du kannst sie nicht leiden. Er brauchte nicht zu fragen, wen sie meinte. Was sagst du da? Seit wann soll denn Simon noch nicht mal unser Freund sein? Vielleicht täusche ich mich. Sicher täusche ich mich, wenn du es sagst. Nur beim Lesen gewisser Abschnitte hatte ich den Eindruck, dass du deinen Rachedurst stillst. Nicht dieses Rachegefühl, zu dem man sich offen bekennt. Etwas Hinterhältigeres, etwas... Etwas Gemeineres, meinst du? Nichts liegt Maigret ferner. Er hat mit Simon schon bald und durch all die Jahre die herzlichsten Beziehungen unterhalten. Und nicht nur das. Simon ist ein enger Freund der Maigrets geworden. Wenn Madame Maigret und er eine ihrer seltenen Sommerreisen unternahmen, waren sie stets bestrebt, dies mit einem Besuch in der Gegend, wo Simon sich gerade niedergelassen hatte, zu verbinden. Im Elsass, in Porquerolles, in der Charente, in der Vendée, um nur einige seiner wechselnden Domizile aufzuzählen. Louise, ich schwöre dir. Ich glaube dir. Es sind die Leser, die dir vielleicht nicht glauben werden. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als ein Bild mit einem anderen Bild, einen Menschen, nein, nicht mit seinem Schatten, aber mit seinem Doppelgänger, in Einklang zu bringen. Um seine Frau, die mit geradezu fanatischer Treue an ihren Freunden hängt, zu beruhigen, sagte Maigret, Simon hat heute nichts mehr mit jenem jungen Mann zu tun, dessen aggressive Selbstsicherheit mir gelegentlich auf die Nerven gegangen ist. Er ist eher schweigsam geworden, äußert sich mit einer gewissen Zurückhaltung, fürchtet sich, etwas rundweg zu behaupten. Er lauert manchmal förmlich darauf, glaub es mir, dass ich ihm zustimme. Simon hat sich verändert, gewiss. Auch sein Maigret hat sich verändert. Wahrscheinlich hat sich auch der wirkliche Maigret verändert. In den vielen Büchern, die Simon Maigrets Untersuchungen gewidmet hat, finden sich nur sehr spärliche Anspielungen auf Maigrets Herkunft, Maigrets Familie. Ein paar Worte über seinen Vater, dessen Beruf als Schlossverwalter, auf Maigrets abgebrochenes Medizinstudium. Fast 800 Seiten hat Simon hingegen gebraucht, um seine eigene Kindheit bis zum 16. Lebensjahr zu erzählen. Dass er dies in Form eines Romans getan hat, ob und wie weit er die Wirklichkeit vereinfacht hat, spielt keine Rolle. Wesentlich ist, er glaubte, ein Mensch ohne Vergangenheit, ohne Familie, ohne Umgebung sei unvollständig, ein Schemen. Maigret nimmt ihm das keineswegs übel, im Gegenteil, er teilt seine Meinung. Simon schreibt, Maigret sei in Mittelfrankreich geboren, unweit von Moulins, und das stimmt. Aber er hat nie eine Zeile darüber geschrieben, dass das Schlossgut, das Maigrets Vater verwaltete, 3000 Hektar umfasste. Und dass nicht weniger als 26 Pachthöfe dazugehörten. Das Haus der Maigrets stand im Schlosshof. Ein hübsches, einstöckiges Haus aus rosafarbenem Backstein. Gegen 10 überquerte sein Vater den Hof und betrat eine andere Welt. Er betrat die große Freitreppe und verschwand für längere Zeit hinter den dicken Schlossmauern. Es war im Grunde das, was der Morgenrapport später für Maigret bedeutete. Und als Kind war er stolz, den Vater kerzengerade, ohne eine Spur von Unterwürfigkeit, die Stufen der prunkvollen Treppe hinaufgehen zu sehen. Maigret wäre nicht der Sohn seines Vaters, wenn er nicht auf alles, was seinen Beruf, was seine Karriere angeht, empfindlich reagierte. Und genau darum geht es jetzt. Maigret hatte manchmal den unangenehmen Eindruck, Simenon versuche ihn bei den Lesern dafür gewissermaßen zu entschuldigen, dass er zur Polizei gegangen ist. Und sicher glauben manche, dass er diesen Beruf nur als Notlösung wählte. Gewiss, er hat das Studium der Medizin begonnen, aus freien Stücken, ohne von ehrgeizigen Eltern gedrängt zu werden, wie das häufig der Fall ist. Und Maigret fragte sich später, ob nicht alles mit Gardel begonnen hat, dessen Tragödie ihn offenbar tiefer beeindruckte, als er damals wissen konnte. Er war wieder besoffen. Besoffener als sonst ist er nach Hause gekommen. Und die ganze Zeit am Bett seiner Frau hat er weiter gesoffen. Es soll eine wahre Schlechterei gewesen sein. Victor Gardel war Arzt. Er wohnte in einem Nachbardorf. Der kleine Jules war drauf und dran, ihn für den Teufel zu halten. Vielleicht wegen seines roten Barts, vielleicht weil viel über ihn geredet wurde. Mit geheimnisvoller Miene meist. Gardel trank. Er trank mehr als jeder Bauer in der Gegend. Er trank nicht nur von Zeit zu Zeit, sondern Tag für Tag. Das erste Drama ist Jules damals kaum bewusst geworden. Gardels Frau hatte ein Kind erwartet. Das 6. oder 7. muss es gewesen sein. In Jules Augen war sie eine alte Frau. Vermutlich war sie kaum 40. Die ganze Zeit hat er weiter gesoffen am Bett seiner Frau. Besoffener als sonst ist er nach Hause gekommen. Man hat Schrei gehört. Eine wahre Schlechterei. Als man nachsehen ging, saß Gardel weinend in einer Ecke. Seine Frau war tot. Das Kind auch. Wie Gardel mit dem Vater befreundet sein konnte, war und blieb ein Rätsel. Gardel kam abends häufig, um mit dem Vater zu plaudern. Im Gegensatz zu den meisten Leuten, die Jules kannte, trank sein Vater nicht. Es war zum Ritual geworden, Gardel eine Karaffe mit Schnaps hinzustellen. Sie hatte einen Goldrand. Nach dem Drama im Haus des Arztes spaltete sich die Bevölkerung in 2 Lager. Die einen fuhren in die Stadt zum Arzt, was damals einer Expedition gleichkam. Die anderen, ungerührt, vertrauensvoll, riefen weiter den bärtigen Doktor, wenn sie ihn brauchten. Sicher ist, dass Gardel das Haus der Maigrets weiterhin besuchte. Und es blieb beim Brauch, ihm die Karaffe hinzustellen. Allerdings trank er weniger. Eines Nachts wurde er in ein entlegenes Pächterhaus zu einer Entbindung gerufen. Er entledigte sich seiner Aufgabe mit Bravour. Auf dem Heimweg kam er bei den Maigrets vorbei. Er war sehr bleich. Der Vater drückte ihm die Hand, fester als es sonst seine Art war, wie um ihm zu sagen: Sie sehen, es ist nicht hoffnungslos. Maigrets Vater verzweifelte nie an den Menschen und er fällte nie ein endgültiges Urteil. Nicht einmal an dem Tag, als einer der Pächter, ein Lügner und Kriecher, ihn unsauberer Machenschaften bezichtigte. Sicher ist auch, dass Gardel nach dem Tod seiner Frau ein verlorener Mann gewesen wäre, wenn Maigrets Vater ihm nicht die Hand gereicht hätte. Er hat es getan. Und er ist, Maigret kann es nicht erklären, kann es jedoch verstehen, den Weg zu Ende gegangen. Ich glaube es nicht. Doch, es stimmt. Ich weiß es ganz genau. Aber das ist doch sehr unwahrscheinlich, hat es geheißen. Es bleibt bei Jules, hat es doch geheißen. Jules war keine 8 Jahre alt, als er merkte, dass seine Mutter schwanger war. Aus mancherlei Bemerkungen konnte er erraten, dass es sich um ein unerwartetes Ereignis handelte. Die Ärzte, hieß es, hätten nach seiner Geburt festgestellt, weitere Schwangerschaften seien unwahrscheinlich. Gewiss, der Vater hat Vorsichtsmaßnahmen getroffen. In den letzten Monaten der Schwangerschaft ist er 2-mal mit der Mutter nach Moulin gefahren, um sie von einem Spezialisten untersuchen zu lassen. Dann war die Zeit gekommen. Reiten Sie zum Doktor. Ein Stallknecht ritt mitten in der Nacht ins Nachbardorf und holte Gardel. Jules blieb in seinem Zimmer und war entsetzlich aufgeregt, obschon er, wie jeder Bub auf dem Land, erfahren hatte, wie die Dinge sich abspielen. Seine Mutter starb um 7 Uhr morgens, als es zu dämmern begann. Und das Erste, was er beim Herunterkommen trotz seiner Verwirrung wahrnahm, war die Karaffe mit dem Goldrand auf dem Esstisch. Jules blieb das einzige Kind. Dr. Gardell hat seither nie mehr das Haus der Maigrets betreten. Aber auch der Vater hat nie mehr ein Wort über ihn gesagt. Schicksalsflicker. Simon hat in einem seiner Maigrets diese Bezeichnung verwendet. Sie ist nicht von ihm, sie ist von Maigret. Er muss das Wort einmal in einem Gespräch mit Simon verwendet haben. Gerade weil Gardell Arzt war, gerade weil er versagt hatte, ist der medizinische Beruf für Jules etwas Außerordentliches, fast Priesterliches geworden. Jahrelang versuchte er das Drama dieses Mannes, seinen Kampf mit einem Schicksal, dem er nicht gewachsen war, zu begreifen. Von Gardell sind seine Gedanken dann weitergewandert zu den vielen anderen, die er gekannt hatte, einfachen Menschen zumeist, die scheinbar problemlos lebten und die sich dann doch eines Tages mit ihrem Schicksal hatten auseinandersetzen müssen. Der Tod seiner Mutter erschien ihm als eine so sinnlose, so nutzlose Tragödie. Und all die anderen menschlichen Dramen, von denen er hörte, das Scheitern und Versagen, erfüllten ihn mit zorniger Verzweiflung. Konnte denn niemand etwas dagegen tun? Musste man sich damit abfinden, dass es nirgends einen Menschen gab, der klüger und erfahrener gewesen wäre als die anderen? So etwas wie einen Hausarzt, dachte er. Einen Gardell, der nicht versagt hätte, der fähig gewesen wäre, seinen Mitmenschen sanft, aber bestimmt zu sagen: Du bist auf dem falschen Weg. Wenn du so weitermachst, gibt es unweigerlich eine Katastrophe. Dein Platz ist hier, dein Platz ist nicht dort. Das war es. Maigret hatte das unklare Gefühl, zu viele Menschen seien nicht an ihrem Platz. Sie bemühten sich, eine Rolle zu spielen, der sie nicht gewachsen waren. Und deshalb ist die Partie für sie von vornherein verloren. Maigret versuchte, Gardell versuchte, die Haltung seines Vaters ihm gegenüber zu begreifen und stellte sich immer wieder dieselben Fragen. Ob man jetzt besser begreift, weshalb er Arzt werden wollte? Das Wort Polizei sagte ihm damals nichts. Oder er dachte bloß an einen Schutzmann, der in einer Straßenecke steht. Es war eine schöne Herbstnacht. Die Quais waren nicht weit. Man sah über den Bäumen den Mond aufgehen. Viertes Kapitel. Maigrets Vater ist mit 44 Jahren an Brustfellentzündung gestorben. Maigret musste das Studium der Medizin aufgeben und sein Brot verdienen. Als er in Paris ankam, konnte er sich unter seinem zukünftigen Beruf so gut wie gar nichts vorstellen. In dem kleinen Hotel am linken Seineufer, in dem er sich einquartierte, wohnte ein Mann, der seine Neugier erregte. Er mochte um die 40 sein. Und der Himmel weiß, weshalb Maigret fand er sehr seinem Vater ähnlich. Äußerlich war er von seinem Vater so verschieden wie nur möglich. Er war klein, untersetzt, dunkelhaarig. Seine beginnende Glatze suchte er unter sorgfältig nach vorn gekämmten Haaren zu verbergen. Vielleicht lag die Ähnlichkeit mit Maigrets Vater in seiner Haltung, einer bestimmten Art zu gehen. Zufällig begegnete Maigret ihm in einem Restaurant, in dem Gerichte zu festen Preisen serviert wurden. Als der Mann zahlte und seine Serviette in ihr Schubfach legte, offenkundig war er hier Stammgast, zahlte auch Maigret und hielt ihm die Tür auf. Danke. Gehen Sie ins Hotel zurück? Ich glaube. Ich weiß nicht. Es war eine schöne Herbstnacht. Die Quais waren nicht weit und man sah über den Bäumen den Mond aufgehen. Allein in Paris? Ich bin allein, ja. Maigret begleitete ihn, obwohl er nicht wusste, wohin er ging. Der Mann nahm es als Tatsache hin. Suchen Sie Arbeit? Woher wissen Sie das? Der Mann antwortete nicht, steckte ein Bonbon in den Mund. Maigret sollte bald erfahren, weshalb. Er hatte einen schlechten Mundgeruch und wusste es. Sie kommen aus der Provinz? Aus Nantes. Aber ich stamme vom Land. Maigret sprach ganz offen mit ihm, erzählte von seinem abgebrochenen Studium, dass er eine Stelle in einem Büro in Aussicht habe. Morgen soll er sich vorstellen. Die Schweigsamkeit des Mannes irritierte Maigret nicht im geringsten. Wahrscheinlich, weil er an das aufmerksame Schweigen seines Vaters gewöhnt war. Maigret hatte ihm fast seine ganze Lebensgeschichte erzählt, als sie den Quai des Orfèvres erreichten. Vor einem halb geöffneten Tor blieb der Mann stehen. Würden Sie einen Augenblick warten? Es dauert nur ein paar Minuten. Ist das nicht der Justizpalast? Dieser Eingang führt zu den Büros der Kriminalpolizei. Sie schlenderten in jener Nacht noch lang die Seine entlang, überquerten mehrmals die gleichen Brücken. Der Mann war Polizeiinspektor und erzählte von seinem Beruf, wie Maigrets Vater von dem seinen erzählt hätte, in knappen Worten und mit unmerklichem Stolz. Er hieß Jacquemin. 3 Jahre später ist er im Dienst ums Leben gekommen. Eine Kugel, die ihm nicht gegolten hatte, traf ihn ins Herz. In jener Nacht damals, als Jacquemin mit Maigret an der Seine entlang schlenderte, packte Maigret ein Ehrgeiz. In irgendeinem Pariser Polizeibüro irgendeinen Posten zu haben und auf eigene Faust jene Welt zu entdecken, in die Inspektor Jacquemin ihm einen flüchtigen Einblick gewährt hatte. Und Sie glauben wirklich, dass es möglich ist? Morgen Abend kann ich es Ihnen sagen. Beim Abschied im Gang des Hotels, das inzwischen abgebrochen worden ist, fragte Jacquemin noch: Wäre es Ihnen sehr peinlich, eine Uniform zu tragen? Maigrets kurzes Zögern entging Jacquemin nicht. Nein. Maigret hat die Uniform nicht lange getragen, 7 oder 8 Monate. In Simenons Büchern findet sich nichts darüber, auch nichts über den unersättlichen Appetit, den Maigret damals hatte. Auf seiner täglichen Route hatte er einige faszinierende Metzgerläden entdeckt. Und in all den Monaten, die er in seiner Uniform durch Paris radelte, teilte er sich die Zeit immer so ein, dass ihm ein paar Minuten verblieben, um ein Stück Wurst oder eine Scheibe Pastete zu kaufen und mit einem Brötchen aus der Bäckerei nebenan rasch zu verschlingen. Nachdem er seinen Magen beschwichtigt hatte, fühlte er sich glücklich und voller Selbstvertrauen. Er nahm die kleinste Aufgabe ernst. Das Wort Überstunden kannte er nicht. Dass sein Dienst ihn 14 oder 15 Stunden in Trab hielt, schien ihm durchaus selbstverständlich. Maigret zeichnete sich damit keineswegs vor den anderen Polizeibeamten aus. Das war die damals übliche Einstellung. Ehe Maigret es erwartet hatte, wurde er jedoch befördert. Man teilte ihm dem Kommissar des Quartier Saint-Georges als Sekretär zu. Für den Sekretär gab es damals bei der Polizei freilich eine wenig rühmliche Bezeichnung. Man nannte ihn Hund des Kommissars. Maigret trug nun Zivil, und das war ihm nicht unangenehm an dem Tag, als er auf dem Boulevard Saint-Michel seinen Namen rufen hörte. Maigret! Gibert! Was machst du hier? Und du? Félix Gibert war mit Maigret an der medizinischen Fakultät in Nantes gewesen und hatte sein Studium etwa um die gleiche Zeit abgebrochen. Aber vermutlich aus anderen Gründen als Maigret. Gibert war nicht dumm, aber etwas begriffsstutzig. Seit ein paar Wochen, erzählte er Maigret, war er nun in einer Apotheke beschäftigt. Und du, was treibst du? Ich arbeite bei der Polizei. Bei der Polizei? Er musterte Maigrets Anzug und warf unwillkürlich einen Blick auf den Schutzmann, der an der Straßenecke seinen Dienst versah. Ich bin Sekretär eines Kommissars. Ach so, jetzt verstehe ich. Maigret verschwieg, dass er noch vor 3 Wochen die Uniform getragen hatte. Ein Sekretär? Das war in Gibert's Augen, wie in den Augen vieler Leute, etwas sehr Gutes, etwas Achtbares, eine saubere Sache. In einem Büro von Büchern umgeben, den Federhalter in der Hand. Hast du in Paris viele Freunde? Außer Inspektor Jacquemin kannte Maigret in Paris eigentlich keinen Menschen. Im Kommissariat war noch ein Neuling, den man erst eine Zeit lang beobachtete. Auch keine kleine Freundin? Was machst du denn in deiner freien Zeit? Maigret hatte nicht viel freie Zeit. Und er bildete sich weiter. Denn um sein Ziel zu erreichen, zur Kriminalpolizei zu kommen, hatte er beschlossen, Prüfungen abzulegen, die damals gerade eingeführt worden waren. Ich muss dich Ihnen vorstellen. Wem denn? Sehr netten Leuten. Freunden von mir. Du hast doch einen Frack? Ja. Maigret sah keine Ursache, Gibert zu sagen, dass es der Frack seines Vaters war, den er nach seinen Maßen hatte ändern lassen. Am Freitag nehme ich dich mit. Halte dir den Abend ab 8 Uhr unbedingt frei. Kannst du tanzen? Nein. Macht nichts. Ich muss dir ein paar Dinge erklären, damit du keinen Fauxpas begehst. Du und ich gehören als einzige Gäste nicht dem Amt für Straßen- und Brückenbau an. Ein entfernter Vetter, dem ich in Paris begegnet bin, hat mich dort eingeführt. Monsieur und Madame Léonard sind reizend. Und ihre Nichte ist das netteste Wesen, das du dir vorstellen kannst. Maigret hat sofort begriffen, dass Gibert in diese Nichte verliebt war und ihn jetzt fast mit Gewalt mitschleppte, nur weil er ihm den Gegenstand seiner Leidenschaft vorführen wollte. Der alte Monsieur Leonard oder Anselm, wie wir ihn nennen, ist längst in Pension. Vorher war er einer der höchsten Beamten in der Straßen- und Brückenbauverwaltung. Auch der Vater seiner Nichte ist im Amt für Straßen- und Brückenbau tätig, sozusagen die ganze Familie. Joubert sprach vom Amt für Straßen- und Brückenbau, als sei es das verlorene Paradies. Und als hätte er alles darum gegeben, wenn er sich dort auch eine Laufbahn hätte schaffen können. Statt kostbare Jahre mit dem Studium der Medizin zu vergeuden. Du wirst sehen. Und Maigret sah. Einen Salon, ziemlich groß, aber nicht sehr hell erleuchtet. Die Wände mit dunklen Stofftapeten bespannt. Damen im Abendkleid, Herren im Frack. Durch eine hohe Glastür blickte man in einen Nebenraum, wo die Möbel an die Wand gerückt waren, vermutlich um für die Tänzer Platz zu schaffen. In der Pose des Beschützers geleitete Joubert Maigret zu einer weißhaarigen Dame, die am Kamin saß. Ich darf Ihnen meinen Freund Maigret vorstellen. Ich hatte bereits die Ehre, Ihnen von ihm zu erzählen, und er brennt förmlich darauf, Ihnen seine Aufwartung machen zu dürfen. Joubert hatte diese Sätze ohne Zweifel während des ganzen Weges hierher memoriert. Die alte Dame sah entzückend aus, mit ihrer zierlichen Gestalt, den feinen Zügen. Die Frage, die sie Maigret lächelnd stellte, verwirrte ihn allerdings. Warum sind Sie nicht auch beim Amt für Straßen- und Brückenbau? Anselm wird sicher enttäuscht sein. Sie hieß Geraldine. Ihr Gatte Anselm saß in einem anderen Lehnstuhl und zwar so reglos, als hätte man ihn dorthin getragen, um ihn wie eine Wachsfigur auszustellen. Beide mussten weit über 80 sein. Ein dicklicher Jüngling in einem prall sitzenden Frack begann leise Klavier zu spielen. Eine junge Dame in hellblau drehte die Notenblätter um. Maigret sah sie nur von rückwärts. Ihm war nicht sehr wohl in seiner Haut. Er bereute, dass er sich zum Mitkommen hatte überreden lassen. Sein Hemdkragen mit den steifen Enden irritierte ihn, und er hatte das Gefühl, einer seiner Frackschöße sei im Begriff, wie ein Hahnenkamm emporzuschnellen. Auf einem Tischchen stand eine Schüssel mit Konfekt. Und nach einiger Zeit trat Maigret näher. Er wusste nicht warum, aus Gier sicher nicht, denn er war nicht hungrig und Kekse hatte er nie gemocht. Vielleicht wollte er sich Haltung geben. Mechanisch griff er nach einem der Kekse, verzehrte ihn, ohne sich des leisen Geräuschs, das er dabei verursachte, bewusst zu werden. Griff nach einem zweiten. Psst. Psst. Maigret achtete nicht auf das Zischen. Merkte nicht, dass die alte Dame ihn verwundert ansah, dass immer mehr Gäste auf sein sonderbares Gebaren aufmerksam wurden. Psst. Joubert sagte Maigret später, er hätte verzweifelt versucht, durch beschwörende Blicke seine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Es musste Joubert entsetzlich peinlich gewesen sein, wie Maigret einen Keks nach dem anderen der Schüssel entnahm und mit Andacht verzehrte. Und er gestand, er sei überzeugt gewesen, Maigret hätte nichts zu Abend gegessen. Andere dürften dasselbe gedacht haben. Das Klavierstück war zu Ende. Der Jüngling verneigte sich und alles klatschte. Da erst wurde Maigret klar, dass er es war, auf dem alle Augen ruhten. Er, der neben dem Tischchen stand, mit vollem Mund, einen Keks in der Hand. Er war drauf und dran, ohne ein Wort der Entschuldigung fortzurennen, die Flucht zu ergreifen, als er im Halbdunkel ein Gesicht entdeckte. Das Gesicht des Mädchens in Blau. Und in diesem Gesicht einen Ausdruck, sanft, beruhigend, beinahe vertraut. Die Zofe brachte Erfrischungen. Da er so viel gegessen hatte, wagte er jetzt nicht, ein Glas zu ergreifen. Louis, du könntest doch die Kekse herumreichen. So erfuhr Maigret, dass das Mädchen im blauen Kleid Louise hieß. Sie bot allen an, ehe sie zu Maigret trat und auf ein paar Kekse deutend, die oben mit einem Stückchen kandierter Frucht verziert waren, sagte: Die Besten haben die anderen übrig gelassen. Kosten Sie von diesen hier. Maigret fiel keine andere Antwort ein als: Meinen Sie wirklich? Das waren die ersten Worte, die sie miteinander wechselten. Madame Maigret und Maigret. Warum erzählst du das alles? Im Grunde war sie entzückt von dem Bild, das Simon von ihr entworfen hat. Das brave Hausmütterchen, das kocht, putzt und ihr großes Baby von einem Mann verhätschelt. Und doch ist auch dieses Bild nicht genau. Als Maigret sie an jenem Abend kennenlernte, war sie ein molliges Mädchen mit einem sehr frischen Gesicht und einem Funkeln im Blick, wie er es bei keiner ihrer Freundinnen sah. Er ist überzeugt, dass Madame Maigret der Mensch ist, der seinen Beruf und ihn am besten versteht. viel besser als Simon. Sie stellte ihm nie aus purer Neugier Fragen. Und auch Maigret hatte ihr nie sogenannte vertrauliche Mitteilungen gemacht. Manchmal erzählte er ihr in knappen Worten von seiner Arbeit, von einer Begegnung, einem Verhör, einem Mann oder einer Frau, über die er ermitteln musste. Stellte sie eine Frage, dann war es fast immer eine technische. In welchem Viertel? Oder... Wie alt ist er? Oder... Seit wann lebt sie in Frankreich? Solche Einzelheiten sind für sie ebenso wichtig geworden wie für ihn. Über hässliche oder erbärmliche Begleitumstände fragte sie ihn nie aus. Und das hatte mit Gleichgültigkeit, weiß Gott, nichts zu tun. Hat ihn seine Frau im Untersuchungsgefängnis besucht? Heute früh. Hat sie ihr Kind mitgenommen? Aus Gründen, auf die hier nicht einzugehen ist, interessierte Madame Maigret sich besonders für jene, die Kinder haben. Und es wäre ein Irrtum zu glauben, Missetäter oder Kriminelle hätten keine. Eines haben die Maigrets einmal bei sich aufgenommen. Ein kleines Mädchen, dessen Mutter Maigret für den Rest ihres Lebens ins Gefängnis schickte. Maigret wusste jedoch, dass der Vater es zu sich nehmen würde, sobald er ein normaler Mensch geworden war. Das Mädchen besucht die Maigrets immer noch von Zeit zu Zeit. Es ist jetzt erwachsen und Madame Maigret lässt sich stolz von ihm begleiten, wenn sie am Nachmittag Einkäufe macht. Was wir empfinden, was Simenon darzustellen versucht hat, ohne dass es ihm gelungen wäre, das ist ein gewisses Gefühl der Zusammengehörigkeit. Ich spreche von dem Band, das sich zwischen dem Polizisten und dem von ihm gehetzten Wild anknüpft. Fünftes Kapitel. Ekelt es Sie nicht manchmal an? Fast immer waren es redliche Bürger, die so fragten. Und Maigret wusste, was das leise Zittern um ihre Lippen bedeutete. Er wusste von ihren sorgfältig getarnten kleinen Heucheleien, ihren schmierigen kleinen Geheimnissen. Was sie im Grunde wollten, war, dass Maigret möglichst widerliche Einzelheiten, ungeheuerliche Laster, eine ganze jammervolle Misere vor ihnen ausbreitet, damit sie sich entrüsten können, während sie sich insgeheim daran weiden. Sie gebrauchten mit Vorliebe Worte wie Abschaum, Abfall, Unterwelt. Sie kriegen in der Unterwelt wohl allerhand zu sehen, wie? Maigret zog es vor, auf ihre Fragen nicht zu antworten. Er blickte sie nur an, ausdruckslos, leer, und offenbar merkten sie, wie es gemeint war, denn sie stellten keine weiteren Fragen. Was Maigret empfand und was Simon darzustellen versucht hat, ohne dass es ihm gelungen wäre, das ist ein gewisses Gefühl der Zusammengehörigkeit, so paradox dies auch scheinen mag. Die Rede ist von dem Band, das sich zwischen dem Polizisten und dem von ihm gehetzten Wild anknüpft. Der Prostituierten auf dem Boulevard de Clichy wie dem Inspektor, der sie überwacht, tun die Füße weh von all den Kilometern auf dem Asphalt. Sie müssen den gleichen Regen, den gleichen eisigen Nordwind über sich ergehen lassen. Der Abend, die Nacht haben für sie die gleiche Farbe. Und beide sehen fast mit den gleichen Augen die Kehrseite der an ihnen vorbeidrängenden Menge. Nicht anders ist es mit dem Taschendieb auf dem Jahrmarkt, der sich durch die Menschen schlängelt. Jahrmarkt bedeutet für ihn nicht Vergnügen, Holzpferde, Schaubuden und Lebkuchen, sondern eine bestimmte Anzahl Geldbörsen in den Taschen von Ahnungslosen. Und für den Polizisten ist es genauso. Dieser wie jener erkennt auf den ersten Blick, welcher unter den selbstzufriedenen Provinzlern das ideale Opfer abgeben wird. Wie oft ist Maigret einem bestimmten Taschendieb gefolgt? Fitou zum Beispiel. Fitou wusste, dass Maigret ihm auf den Fersen war und auf jede seiner Bewegungen achtete. Fitou wusste, dass Maigret über ihn Bescheid wusste. Und Maigret wusste, dass Fitou wusste, dass Maigret da war. Es gehörte zu Fitous Metier, dass er sich trotzdem eine Brieftasche oder eine Uhr aneignete. Und es gehörte zu Maigrets Metier, dass er ihn dabei ertappte. Bisweilen geschah es, dass Fitou sich umwandte und Maigret zulächelte. Und Maigret lächelte zurück. Manchmal sprach Fitou Maigret sogar an, seufzte. Das wird ein harter Abend. Maigret wusste, dass Fitou total abgebrannt war. Wenn er abends überhaupt essen wollte, musste er Erfolg haben. Fitou wiederum wusste von Maigrets abgetretenen Schuhen und dass er knapp 100 Francs im Monat verdiente. Mindestens 10 Mal hatte Maigret ihn festgenommen, ganz friedlich. Es ist gelaufen, mein Freund. Fitou war nicht weniger erleichtert als Maigret. Er würde auf der Polizeiwache Essen bekommen, ein Dach über dem Kopf haben. Einige kennen das Haus so gut, dass sie fragen: Wer hat denn heute Nacht Dienst? Weil die einen sie rauchen lassen, andere nicht. Waren Sie auch bei der Sittenpolizei? Maigret hat ihr angehört, natürlich, wie fast alle seiner Kollegen. Die Kundschaft jedes Inspektors besteht aus einer verhältnismäßig beschränkten Anzahl Frauen, die man fast immer am gleichen Ort antrifft. Vor dem gleichen Hoteleingang oder unter der gleichen Straßenlaterne oder, eine Stufe höher, auf den gleichen Brasserieterrassen. Die meisten Beamten waren mit den Frauen per Du, nannten sie bei ihren Vor- oder Spitznamen. Und wenn sie die Frauen nach einer Razzia in die Grüne Minna verfrachteten, so war es der Brauch, dass man sich gegenseitig die wüstesten, obszönsten Schimpfwörter an den Kopf schmiss. Maigret ist oft rot geworden in der ersten Zeit, denn er errötete noch leicht. Seine Hemmungen blieben nicht unbemerkt. Namen Jules. Eine Prostituierte im Eingang eines billigen Stundenhotels lächelte Maigret an, wobei sie ihre schadhaften Zähne entblößte. Erst dachte Maigret, sie hätte auf gut Glück Jules gesagt. Na Jules, wie wär's? So ging's weiter. Und wo immer sie in Grüppchen zusammenstanden, brachen sie bei seinem Erscheinen in Gelächter aus und ergingen sich in Bemerkungen, die hier nicht wiederzugeben sind. Ein anderer hätte sie kurzerhand festgenommen und ins Gefängnis gebracht. Maigret hat es nicht getan. Nicht unbedingt aus Gerechtigkeitsempfinden, auch nicht aus Mitleid. Vielleicht, weil es ein Spiel war, das er nicht mitspielen wollte. Sei kein Ekel, Jules. Du bist ja so süß. Die arme Frau Maigret. Was sie am meisten fürchtete, war nicht, dass er einer Versuchung erliegen, sondern dass er eine Krankheit kriegen könnte. Wurde nicht behauptet, man könnte schon von einem Trinkglas die Syphilis bekommen? Flöhe hatte er schon mitgebracht. Zu Haus musste er sich immer sofort ausziehen und baden, während sie am offenen Fenster seine Kleider ausbürstete. Was hast du bloß wieder alles angefasst? Bürste dir bitte gründlich die Fingernägel. Maigret war vollkommen glücklich. Er spürte, dass er ein Handwerk erlernte, dessen Vielseitigkeit er jeden Tag besser erkannte. Sie haben ja allerhand erlebt, was? Maigret hat allerhand erlebt, ja. Männer, Frauen, alle Arten von Männern und Frauen, in allen möglichen Situationen, auf allen Sprossen der Leiter. Er sah sie, machte sich seine Gedanken und versuchte zu verstehen. Das besagt nicht, dass er irgendwelche menschlichen Geheimnisse zu ergründen versuchte. Gerade diese romantische Vorstellung ist es ja, gegen die er sich so erbittert, beinahe wütend wehrt. Simon hat versucht, es zu erklären. Das muss man ihm zugestehen. Dennoch hat es Maigret oft peinlich berührt, sich in Simons, Maigrets Lächeln oder Reagieren zu sehen, wie es niemals seine Art war. Simon schildert Maigret auch gern als schwerfälligen, mürrischen, gehemmten Mann, der sein Gegenüber misstrauisch mustert und wie ein bissiger Hund seine Fragen knurrt. So war manchmal auch der wirkliche Maigret. Und zwar dann, wenn es um sogenannte Amateurverbrechen ging, die sich am Ende jedes Mal als interessenbedingte Gewalttaten entpuppten. Verbrechen, die in Milieus begangen werden, wo man sie nicht erwartet hätte. Irgendeine Straße, sauber, elegant, in Paris oder anderswo. Menschen, die in einem komfortablen Haus wohnen, einen ehrenwerten Beruf haben. Hier haben wir die gleichen wohlanständigen Leute vor uns, die zu einem anderen Zeitpunkt Maigret fragen würden: Ekelt es Sie nicht manchmal an? Sie ekeln ihn an, ja. Nicht immer, nicht sofort. Denn die Aufgabe ist langwierig und dornenvoll. Wenn man sie endlich so weit hat, dass sie gestehen, dann kommen die widerlichsten Dinge zum Vorschein. Noch mehr aber, und eigentlich fast immer, die Angst vor den Folgen. Es ist doch unmöglich, dass unsere Familie in den Schmutz gezogen wird. Es muss eine Lösung geben. Bisweilen gibt es eine, leider. Einige dieser Leute hätten von Maigrets Büro geradewegs in eine Zelle wandern müssen. Sie sind stattdessen von der Bildfläche verschwunden, weil es nun einmal Einflüsse gibt, gegen die ein Polizeiinspektor, auch ein Kommissar, machtlos ist. Ekelt es Sie nicht manchmal an? Gegenüber Berufsverbrechern hat Maigret nie Ekel empfunden. Fast alle legten Wert darauf, als gute Verlierer zu gelten. Und einige von ihnen baten ihn nach ihrer Verurteilung, sie im Gefängnis zu besuchen, wo der Kommissar und die Kriminellen wie alte Freunde miteinander geplaudert haben. Eigentlich sehe ich keinen großen Unterschied. Unterschied? Zwischen was? Zwischen dem, was du erzählst und dem, was Simonon über dich geschrieben hat. Ach. Vielleicht ist es falsch, dass ich dir das gesagt habe. Aber nein, keineswegs. Es gibt eine Menge Dinge, die Maigret wesentlich fand und die ihm dann allmählich gleichgültig wurden. Ein Beispiel. Auf einem Regal seiner Bibliothek stehen Simenons Bücher. Er hat darin alles, was nicht stimmt, geduldig mit Bleistift angestrichen und sich darauf gefreut, die Fehler zu berichtigen. Später dachte er sich, was soll's. Er wäre sich als kleinlicher Pedant vorgekommen. Er hatte sogar die Absicht, anhand der Zeitungsausschnitte, die seine Frau sammelte, die exakte zeitliche Folge seiner Fälle festzuhalten. Er hatte dies auch Simenon gesagt. Warum nicht? Das ist keine schlechte Idee. Damit könnte man meine Bücher für die nächste Auflage korrigieren. Ohne Ironie fügte Simenon hinzu. Nur eines, mein lieber Maigret. Sie müssen dann schon so freundlich sein, das selber zu machen. Ich habe nicht den Mut, das Zeug nochmal zu lesen. Vor vielen Jahren hatte Simenon in einem seiner Romane Maigret in den Ruhestand versetzt. Dabei war Maigret damals alles andere als pensionsreif und hatte noch etliche Dienstjahre vor sich. Die Maigrets hatten soeben ihr Haus in Meung-sur-Loire gekauft und verbrachten die freien Sonntage damit, die Zimmer herzurichten. Simenon hatte die Maigrets besucht. Das Haus und die Gegend haben ihm so gut gefallen, dass er Maigret im nächsten Roman in Pension versetzte und dort ansiedelte. Maigret hielt ihm dies natürlich vor. Es ändert ein bisschen die Atmosphäre. Ich habe den Quai des Orfèvres allmählich satt bekommen. Man erlaube, diesen Satz hervorzuheben. Er, Simenon, bekommt den Quai, bekommt Maigrets Büro, bekommt den Alltag bei der Kriminalpolizei allmählich satt. Sagt den Simenons, ich hätte Söckchen zu stricken angefangen für Marc. Hör mal, was ich hier schreibe, das ist doch kein Brief. Ach ja, notiere es dir trotzdem für später, wenn du ihnen schreibst. Und sie sollen das Foto nicht vergessen, das sie uns versprochen haben. Madame Maigret sagte noch. Kann ich jetzt den Tisch decken? Ja, ich bin fertig. Das ist alles. Meung-sur-Loire, 27. September 1950.